extra der Werbe zu Schulode. Kommt immer ein bisschen außer Atem, wenn man da durch von dem durch die Stadt gehetzt wird. Das nächste Stück. Oh, ich höre gerade, wir müssen schon das letzte Stück machen. Ne? Das letzte Stück für heute Abend ist den Leuten gewidmet, die so die Trips nach Indien machen und auch jetzt inzwischen ja nach Amerika, um ihren Guru zu besuchen. Und ob sie mir gesagt, Yassis oder Kinder Gottes oder Mormonen oder. Den haben wir ein Stück gewidmet. Nächstes Mal ist in Pune.